B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen: Griechisches Drama. Überlebenskampf in Zeiten der Wirtschaftskrise. Türkische Außenpolitik. Clevere Schachzüge von Ministerpräsident Erdogan. Sowie schließlich französische Kriegskinder, wenn man den eigenen Vater nicht erwähnen darf. Es hat schon Tradition, wenn in Griechenland Generalstreik ist, dann an einem Mittwoch oder Donnerstag. Dass vergangene Woche am Dienstag gestreikt wurde, hatte einen praktischen Grund. Am Dienstag nämlich ist das Gesetz zur Rentenreform dem Parlament vorgelegt worden. Danach soll das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre hochgesetzt werden. In Griechenland ein Riesenschritt. Vor allem Frauen mit minderjährigen Kindern, die bisher früher in Rente gehen konnten, werden nun bis zu 15 Jahre länger arbeiten müssen. Außerdem werden die Renten deutlich niedriger ausfallen als bisher. Gewerkschaften und Verbände rüsten sich bereits, um die Reform anzufechten. Sie sei in vielen Details verfassungswidrig, sagen sie. Doch der Internationale Währungsfonds macht die Auszahlung der nächsten Kreditrate an Griechenland auch von den Einschnitten bei den Renten abhängig. Alkyone Karamanolis über die Stimmung in einem Land, in dem die Menschen, nach eigenem Gefühl, nur noch zwischen Pest und Cholera wählen können. Ein kleiner Uso zwischendurch gehört in Piräus zum normalen Tagesablauf. Dazu serviert Herr Nikos in der kleinen Taverne, die seine Familie schon seit fast 80 Jahren hier am Hafen betreibt, die üblichen Vorspeisen. Sardinen, ein wenig Salat und ausgebackene Teigtaschen. 2,50 Euro kostet ein solcher Imbiss, doch auch das ist für viele seiner Kunden inzwischen zu viel. Letzte Woche sind die Renten der Seeleute ausbezahlt worden. Da gab es hier normalerweise nicht mal einen Stehplatz. Jetzt aber kommt auch am Zahltag kaum jemand, denn von ihren Renten begleichen die Leute Rechnungen und Schulden und dann ist schon Schluss. Keine Frage, dass er die Preise nicht erhöht, auch wenn die Mehrwertsteuer vergangenen Donnerstag wieder angehoben worden ist, zum zweiten Mal in 5 Monaten. Herr Nikos übt sich lieber im Sparen. In sein rund 60 Kilometer entferntes Wochenendhäuschen fährt er nur mehr selten, wegen der Benzinkosten. Auch einen Kaffee an der Hafenpromenade gemeinsam mit seiner Frau leistet er sich bestenfalls einmal die Woche. Wir müssen vorsichtig mit unserem Geld umgehen. Schließlich habe ich auch 2 Angestellte. Leute, die seit 20 Jahren hier arbeiten und die sozusagen zur Familie gehören. Ich möchte nicht so weit gelangen, dass ich sie eines Tages entlassen muss. Lieber senke ich meine Ausgaben. Einfach ist das nicht. Schließlich ist Herrn Nikos Umsatz in den vergangenen Monaten um gut 30% zurückgegangen. An Streiktagen läuft das Geschäft sogar noch schlechter. Andererseits sind die Streiks das einzige Mittel, mit dem sich die einfachen Leute Gehör verschaffen können, sagt Herr Nikos. Und wie es denen geht, weiß er besser als jeder Soziologe. Die meisten, die hier sitzen, arbeiten bestenfalls tageweise. Sie haben kein Geld. Aber wo sollen sie anschreiben lassen, wenn nicht hier in ihrer Stammkneipe? Ich kann sie nicht wegschicken, das gehört sich einfach nicht, auch wenn ich das Geld wohl nie wiedersehen werde. Auch der knapp 30-jährige Savas wäre nicht hier, wenn er Arbeit hätte. 4 Monate lang hat der Schiffsmechaniker eine Anstellung gesucht, jetzt hat er etwas für den Sommer in Aussicht. An den Streikaktionen nimmt er selbst zwar nicht teil, doch auch er befürwortet sie. Die Politiker haben das Land geplündert, sollen wir das einfach so hinnehmen, wo doch die Krise allenthalben sichtbar ist. Ich habe Freunde mit Universitätsstudium und allem und sie finden einfach keine Arbeit. Die meisten überlegen auszuwandern. Was sollen sie sonst tun? Am Nebentisch wird heftig diskutiert. Von den Luxusimmobilien, die ehemals mittellose Politiker inzwischen ihr eigen nennen, ist die Rede. Ein Thema, das die Griechen erzürnt. Eigentlich ist man sich einig und so ist unklar, weshalb sich die Gemüter so erhitzen. Aber man kennt sich seit Jahren und auch wenn man mal laut wird, versöhnt man sich nachher wieder. Doch der Schaden, den die Sparmaßnahmen anrichten, sagt der Tavernenbetreiber, der lasse sich nicht so leicht wieder beheben. Und Herr Nikos erzählt von Leuten, die am Tag nur mal 25 Euro verdienen und von illegalen Büros, die Hafenarbeiter nach Libyen vermitteln. Eine Rentnerin vom Nebentisch mischt sich ein. Ich möchte gerne wissen, könnten die Damen und Herren Parlamentarier von dem Geld leben, von dem wir leben? Sollen sie es doch einfach mal einen Monat lang versuchen. Und dann können sie reden, wo sie auch noch unsere Renten kürzen wollen. 1.000 Euro bekommt mein Mann. Wer soll davon leben bei diesen Preisen? Die Rentenreform ist die erste große Kraftprobe, die die sozialistische Regierung zu bestehen hat. Doch schon innerhalb der Regierungspartei herrscht Unfriede angesichts der Maßnahmen, die das Wahlprogramm der Sozialisten konterkarieren. Premier Yorgos Papandreou hat Fraktionszwang verordnet und droht Abweichlern mit Parteiausschluss. Selbst von vorgezogenen Neuwahlen ist die Rede. Eine Option, die die Wirtschaftsprüfer vom Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank erschaudern lässt. Indes stehen 10.000 Unternehmen in Griechenland vor dem Konkurs. Für den Herbst wird eine Pleitewelle befürchtet. Herr Nikos setzt eine Olive mittig auf einen kleinen Teller mit Tzatziki. Er habe gute und schlechte Zeiten gesehen, sagt er, aber nie so schlechte Zeiten wie diese. Der Mann dort drüben, der hat die letzten 2 Monate keinen einzigen Tag Arbeit gehabt. Und er hat Familie. Wir haben uns also am Samstag zusammengetan und haben für ihn eingekauft, damit sie was zum Essen haben. So ist die Lage, leider. Nichts beunruhigt Regierungen im Westen mehr als eine unberechenbare Außenpolitik des NATO-Stützpfeilers am Bosporus. Konkret gemeint ist die Annäherung der Türkei in Richtung Syrien und Iran. Eine Annäherung, die Ankara sowohl innerhalb der EU als auch in den USA viel Kritik beschert hat. Alles halb so schlimm, meint Ministerpräsident Erdogan. Unmittelbar nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel in Kanada ließ er alle Welt lautstark wissen, die Türkei gehöre zum Westen. Das hört man in Washington und Brüssel besonders gerne. Und siehe da, nach langem Zögern macht der Westen der Türkei plötzlich wieder Hoffnungen auf einen EU-Beitritt. Alle 27 Mitgliedstaaten gaben vergangene Woche grünes Licht für die Eröffnung eines neuen Verhandlungskapitels. Ein Schuft, wer hier Böses denkt und vermutet, dass dies in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte mit der jüngsten Annäherung Ankaras an den Iran und Syrien. Steffen Wurzel über die offenbar clevere Außenpolitik des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Die türkische Außenpolitik hat ein selbstbewusstes Motto: keine Probleme mit den Nachbarn. Und sie hat einen selbstbewussten Macher, Außenminister Davutoğlu. Kaum eine Woche vergeht, in der er nicht vermittelt, verhandelt oder anderweitig in wichtiger Mission um die Welt jettet. Außerdem lädt er gerne ein. Allein im vergangenen halben Jahr richtete er in der türkischen Metropole Istanbul mehr als ein halbes Dutzend internationale Konferenzen aus, unter Beteiligung diverser Staats- und Regierungschefs. Dass der offizielle Leitspruch »Keine Probleme mit den Nachbarn« mehr ist als nur ein Motto, zeigt die außenpolitische Bilanz der türkischen Regierung unter Ministerpräsident Erdogan. Mit dem Erzrivalen Griechenland hat die Türkei vor kurzem regelmäßige Treffen auf Ministerebene vereinbart. Ein historischer Schritt, wenn man die traditionell angespannten Beziehungen zwischen den Regierungen in Athen und Ankara bedenkt. Im Irak, vor allem im kurdischen Norden des Landes, investieren türkische Firmen Millionenbeträge. Konkret zu spüren bekommen Türken die neue Außenpolitik ihres Landes beim Reisen. Mit Syrien gilt seit einigen Monaten Visafreiheit und auch für Reisen nach Russland genügt künftig der Reisepass. Der türkische Außenminister Davutoğlu selbst beschreibt die Außenpolitik seines Landes so. Die türkische Außenpolitik richtet sich nicht nach der Erzeugung von Krisen und Verstopfungen, sondern nach einer effizienten Lösung von Krisen. Das wichtigste Prinzip ist das Ziel, um die ganze Türkei herum eine Umgebung des Friedens zu schaffen. Eine Umgebung, die keine Krisenherde mehr erzeugt. Effizient Krisen zu lösen, versucht die türkische Regierung auch mit dem Nachbarland Iran. Gemeinsam mit Brasilien hat sie Mitte Mai einen Kompromiss im iranischen Atomstreit ausgelotet. Weil dieser nur einen Teilaspekt des Nuklearproblems betraf, verschärfte der UNO-Sicherheitsrat kurze Zeit später trotzdem die Sanktionen gegen Iran. Wir haben es immerhin versucht, argumentiert man heute in Ankara. Seht her, die Türkei nähert sich dem Schurkenstaat Iran an, argumentieren Türkei-Skeptiker in der EU seitdem. Sie fürchten, dass sich die Türkei künftig weniger gen Westen und stattdessen in Richtung Orient orientiert. Sie vermuten auch, dass die konservativ-islamisch orientierte Regierung unter Premierminister Erdogan in Wirklichkeit von religiösen Motiven geleitet wird. Jahrzehntelang fühlten sie sich am Rande der Gesellschaft. Französische Kinder, die im Zweiten Weltkrieg geboren wurden und die einen deutschen Vater haben, einen Wehrmachtsangehörigen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gehen hier von etwa 200.000 Betroffenen aus. Nur wenige reden offen über ihr Schicksal. Kein Wunder, denn die meisten haben bis heute das Gefühl, sogenannte Kinder der Schande zu sein. Ein Gefühl, das die französische Nachkriegsgesellschaft nicht wirklich zu beseitigen suchte. Im Gegenteil. Die Wende brachte nun einen Dokumentarfilm, der 2003 im französischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Erstmals meldeten sich Kriegskinder, wie sie sich heute selbst bezeichnen, zu Wort. Dem Land wurde bewusst, es handelt sich nicht um exotische Ausnahmefälle, sondern um eine gesellschaftlich nicht zu verachtende Gruppe. Und die begann Lobbyarbeit in eigener Sache zu machen. Mit Erfolg. Seit Februar 2009 gestattet die deutsche Bundesregierung solchen Kriegskindern die Einbürgerung. Auf Bitten des Pariser Außenministers Bernard Kouchner als symbolische Geste der Wiedergutmachung. Und mittlerweile trauen sich auch deutsche Schicksalsgenossen ans Licht der Öffentlichkeit. Kinder des Krieges, die rund um den Zweiten Weltkrieg in Deutschland zur Welt kamen, mit einem Franzosen als Vater. Susanne Krause über langsam verheilende Narben sogenannter Kriegskinder. Im deutschen Konsulat in Paris herrscht Hochbetrieb. Wolfgang Klapper, Leiter der Rechtsabteilung, empfängt Pierre Maillet. Der französische Rentner hat einen deutschen Vater, ein Wehrmachtsangehöriger, und er beantragte erfolgreich die Einbürgerung. Bei der schlichten Zeremonie drängen sich mehrere Fernsehteams in Klappers Büro. Ich freue mich sehr, Ihnen nun die Einbürgerungsurkunde überreichen zu können, äußert Klapper. Herzlichen Glückwunsch. Mit sichtlicher Rührung antwortet Pierre Maillet, es sei ein großes Geschenk, nun gleichzeitig Franzose und Deutscher zu sein. Erst mit 60 habe er, nach langen Jahren inneren Zweifels, erfahren, dass sein Vater Deutscher ist. Nun werde dies auch offiziell anerkannt. Meillet ist kein Einzelfall. 62 Kriegskinder haben bislang die deutsche doppelte Staatsbürgerschaft beantragt. 32 Fälle wurden seither schon positiv beschieden. Anfang Juli steht die nächste Zeremonie im Konsulat an. Galten Menschen wie Pierre Maillet früher als Kinder der Schande, so empfinden sie sich heute als Pioniere der deutsch-französischen Freundschaft, bemerkt Hermann Sitz, Pressesprecher der deutschen Botschaft. Man hatte den Eindruck gehabt, es würde sich der eine Wunde schließen. Als würde nicht nur eine Verwaltungsakte geschlossen, sondern als wenn ein Mensch seinen Frieden mit dem Schicksal macht. Auch in einem beruflichen Leben als Diplomat hat man selten eine Situation, die einen Menschen so sehr berührt, wie das jetzt heute der Fall war. Muguette Pinault beneidet Pierre Maillet sehr um die funkelnagelneue Einbürgerungsurkunde. Die zierliche Rentnerin mit den strahlend blauen Augen sitzt zu Hause vorm Computer. Im Internet sucht sie Spuren ihres Vaters, ebenfalls eines deutschen Wehrmachtssoldaten. Von ihm weiß sie nur, dass er Peter hieß, eine schwarze Lederjacke trug und die Liebe ihrer Mutter war. Die erste und zugleich die letzte. Die junge Frau starb, als ihr normannisches Heimatdorf Évrecy von den Alliierten bombardiert wurde. Damals war Muguette gerade mal 2 Jahre alt. Die Großmutter zog sie auf. Erst Jahrzehnte später erfuhr Muguette Pinault, dass deutsches Blut in ihren Adern fließt. Da lebte sie schon mit ihrer eigenen Familie im Süden von Paris. Heute geht die schmale 68-Jährige jeder Spur ihres verschollenen Vaters nach, mit dem Mut der Verzweiflung. Kein leichtes Unterfangen, weiß ihr Gatte Roger aus trauriger Erfahrung. Versucht man in der Normandie etwas über das Schicksal der deutschen Besatzer rauszukriegen, bei Leuten, die ihre Kinder oder ihre Eltern verloren haben, deren Haus zerstört wurde. Das Einzige, was ihnen von damals im Gedächtnis blieb, sind die Schrecken des Krieges. Neulich habe ich einen Kriegsveteranen in der Gegend angerufen. Ich sagte mir, ich versuch's einfach mal. Er fragte, worum geht es, Madame? Und ich meinte, ach, wissen Sie, ich würde gern Leute ausfindig machen, die meine Mutter kannten. Er bot an, sich am 11. November bei der Zeremonie zum Ende des Ersten Weltkriegs mal umzuhören. So entschloss ich mich, ihm die Wahrheit zu sagen, dass ich glaube, dass mein Vater deutscher Soldat war und dass ich Leute suche, die ihn eventuell kannten. Da schlug mir durchs Telefon eisige Stille entgegen. Und dann sagte er, also Madame, im Leben muss man nach vorne schauen. Und er verabschiedete sich mit den Worten, ich rufe Sie an. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. Als ich meinen deutschen Vater erwähnte, war es aus. Muguette Pinault ist beseelt von einem Anliegen. Realisieren ließe sich das jedoch nur, wenn sie die Identität ihres Vaters genau bestimmen könnte. Seit ich erfuhr, dass mein Vater Deutscher ist, bedeutet mir Deutschland sehr viel. Ich hätte jetzt so gerne die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich würde in mein kleines Heimatdorf gehen und allen Leuten meinen deutschen Pass zeigen. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ich in Evrissy als Tochter eines scheiß Deutschen beschimpft. Ich habe wie immer den Mund gehalten. Hätte ich aber den deutschen Pass, dann würde ich allen zeigen, wie stolz ich bin, Französin und gleichzeitig Deutsche zu sein. Bei einer Reise ins Vaterland trifft Muguette Schicksalsgenossen. Beim Jahrestreffen des Amicale Nationale des Enfants de la Guerre, ANEG abgekürzt. Der Verein der Kriegskinder feiert den 5. Geburtstag symbolträchtig in Deutschland. Knapp 200 ANEG-Mitglieder sind ins moderne Kongresszentrum von Altensteig-Wart mitten im Schwarzwald angereist, unter ihnen Theodor Jakomeit, ein sportlicher Rentner aus Ingolstadt. In fehlerfreiem Französisch wendet er sich an die Versammlung. Bonjour à tous. Ich heiße Theodor. Mein Vater war ein Kriegsgefangener und er ist Franzose. Meine Mutter ist Deutsche. Mein Vater hat mich als seinen leiblichen Sohn vor den Behörden anerkannt. Und nun möchte ich die französische Staatsangehörigkeit haben. Ein Ansinnen, das die französischen Kriegskinder von Herzen unterstützen. Ein Vorstandsmitglied ruft die Anwesenden bei der Versammlung auf, die Abgeordneten in ihrem Wahlkreis für dieses Vorhaben zu gewinnen. Schließlich hat es Außenminister Kouchner angeregt, dass Berlin die Einbürgerung der von Wehrmachtsangehörigen in Frankreich gezeugten Kinder vehement erleichtert. Doch Paris ziert sich, mit einer ebensolchen symbolischen Geste der Wiedergutmachung nachzuziehen. Würde ein Präzedenzfall geschaffen, so fürchtet die Regierung, drohe ein Dammbruch. Soll heißen, dann könnten auch die Kinder, die französische Soldaten in den Kriegen in Indochina und in Algerien zeugten, Einbürgerungsansprüche stellen. Theodor Jakomeit allerdings gibt nicht auf und zieht Dokumente aus seinem Aktenkoffer, um sein Schicksal zu belegen. Mein Vater war Kriegsgefangener, französischer Kriegsgefangener. 1940 oder 1941 kam er nach Ostpreußen ins Memeland. Er wurde dazu Arbeiten eingeteilt, wo er meine Mutter kennengelernt hat. Und es war halt eben eine große Liebe. So. Und aus dieser Liebe bin ich entstanden. Und das war dramatisch, weil damals war ja aufgrund der Rassengesetze mit Sanktionen zu rechnen, wenn herausgekommen wäre, dass mein Vater ein Franzose ist. Mein Vater, der ein sehr intelligenter Mensch war, hat also mit dem Bürgermeister des Ortes, also wo ich da geboren wurde, Kontakt aufgenommen und die Sachen so hingedreht, dass ich keine Geburtsurkunde, man muss ja angeben, das hat er gedreht, dann trotzdem wurde meine Mutter dann angezeigt und wurde zwei- oder dreimal von der Gestapo verhört. Da wurde sie eingesperrt und befragt. Also das war schon ein Horror. Und man hat ihr angedroht, man wird mich ihr wegnehmen und in ein Heim tun. Aber meine Mutter hat das ausgehalten und das Ganze wurde dann verschleiert, bis halt eben die Flucht, wo die Russen dann schon kamen. Und bis zu meinem fast dritten Lebensjahr war mein Vater immer da bei mir. Und in der Flucht wurde unsere ganze Familie auseinandergerissen. Und in dem Chaos, in dem Nachkriegschaos, war es leider nicht möglich, meinen Vater zu finden. Ingolstadt wurde Theodor Jakomeit und seiner Mutter zur neuen Heimat. Als der Bub 15 war, machte er sich auf die Suche, trampte einfach los und fand seinen Vater daheim in Frankreich, nunmehr verheiratet mit Familie. Jahrzehnte trafen sich die beiden regelmäßig, aber heimlich. Vor seinem Tod wünschte sich der Vater, dass Theodor auch seine, die französische Staatsangehörigkeit annehme. Darum ringt Theodor nun. Eine kleine Wasser. Gérard Portier kramt seine restlichen Deutschkenntnisse hervor. Er sitzt in einem Wirtshaus in Miesbach. Hier im Ort wurde Gérard auch im November 1944 geboren. Seine Mutter war aus Frankreich zum freiwilligen Arbeitsdienst nach Bayern gekommen. Der Vater war ein Kriegsgefangener, französischer Soldat. Der Bub verbrachte die ersten 5 Jahre in einer deutschen Ziehfamilie, bis ihn die französischen Behörden gegen den Willen der Zieheltern heimholten. In Frankreich verbrachte Gérard Jahre im Kinderheim bei einer Pflegefamilie, bis er endlich adoptiert wurde. Letztes Jahr zu Pfingsten war er erstmals wieder in Miesbach. Eine Pilgerreise in die Vergangenheit. Nun ist er erneut bei seiner bayerischen Ziehfamilie zu Gast. Seit meiner ersten Rückkehr nach Miesbach verfolge ich einen Herzenswunsch. Frankreich ehrt die Gerechten, diejenigen, die im Krieg verfolgten Juden geholfen haben. Kürzlich hat Staatspräsident Nicolas Sarkozy auch die Gruppe der Malgré nous rehabilitiert, also die Elsässer, die im Krieg auf deutscher Seite kämpfen mussten. Ich setze mich nun dafür ein, dass Frankreich auch den Deutschen Gerechtigkeit widerfahren lässt, die sich damals aufopfernd um ausländische Kinder kümmerten. Dafür sollte Ihnen Frankreich offiziell danken. Kürzlich habe ich deswegen an den Staatspräsidenten geschrieben, ebenso wie an den Präsidenten der Nationalversammlung. Gérard Portier sitzt beim Bier mit German Hofecker zusammen. Der betagte Gemeindearchivar berichtet von den Listen mit den Namen aller in Miesbach geborenen ausländischen Kinder. 4 Franzosenkinder wie Gérard, viele weitere, deren Mütter Russinnen waren, Polinnen oder Holländerinnen. Die Väter sind zumeist unbekannt. Auch German Hofeckers Familie hatte ein französisches Ziehkind aufgenommen. Gérard Portiers Einsatz für ein öffentliches Dankeschön bewegt den alten Mann sichtlich. Es ist jetzt sehr zu begrüßen, dass Monsieur Portier, dass der sich jetzt um die Sache annimmt und das interessiert ihn und das ist wunderbar. Das ist super, was er da macht, weil man auch dann einmal zeigen kann, dass wir also nicht nur die Bösen waren. Stimmt's? Susanne Krause über sogenannte Kriegskinder in Frankreich und Deutschland. So viel im Europareport heute.